Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute im Nachtradio Karl Lippegaus mit der Sendung Lerchenzungen in Aspik, benannt nach dem berühmten Album von King Crimson. Wir bringen Ihnen eine Tonspur durch den Progressive Rock der 70er Jahre. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we're told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night. Daylight Saturday an diesem Samstagmorgen live aus Köln, King Crimson am 23. Oktober 1973 im Glasgow Apollo mit der wunderbaren Stimme von John Wetton, ihrem Bassisten, aus dem Live-Album The Great Deceiver. Diese Soundcheck-Sendung, eine Tonspur durch den Progressive Rock der 70er Jahre, basiert auf einem bemerkenswerten neuen Buch, das bisher leider nur auf Französisch erschienen ist, bei einem kleinen Verlag, Edition Le Mot et le Reste, in Marseille. Das Buch heißt Rock Progressiv, hat 450 Seiten und kostet 25 Euro. In Paris hatte ich Gelegenheit, mit dem Autor dieses Buches mich zu treffen, in der Vorbereitung für diese Soundcheck-Sendung. Je m'appelle Aymeric Leroy, donc je viens de publier un livre sur le rock progressif. J'écris sur la musique et en particulier sur les musiques progressives depuis une quinzaine d'années à peu près. D'abord dans une revue qui s'appelle Big Bang, que j'ai fondée, et puis après j'ai créé un site internet sur la scène de Canterbury qui s'appelle Calyx. Sur les groupes comme Soft Machine, Caravan et toute cette époque. Et donc depuis l'année dernière, j'ai commencé à écrire des livres sur la musique également. Un premier qui parlait de Pink Floyd, qui était une étude discographique. Et donc le nouveau qui est une histoire du rock progressif depuis 1969 jusqu'à nos jours à travers les grands albums qui ont marqué l'histoire de ce style musical. Dies ist also Émeric Leroy. Er hat gerade ein Buch über den progressiven Rock der 70er Jahre publiziert. Er schreibt speziell über diese Musik seit 15 Jahren. Das begann mit einem Fanzine, das er gegründet hat und Big Bang hieß. Danach schuf er vor 10 Jahren eine großartige Website über die Canterbury-Szene, die K-Lix heißt. Es geht da um Gruppen wie Soft Machine, Caravan und diese ganze glorreiche Epoche der 70er Jahre. Vor einem Jahr hat Émeric angefangen, Bücher über Musik zu schreiben. Das erste handelte von Pink Floyd, eine große diskografische Studie, und das neue, um das es uns hier geht, handelt vom progressiven Rock seit der Entstehung 1969 bis heute und befasst sich mit den maßgeblichen Alben aus diesem speziellen musikalischen Stil. Eine der wichtigsten Gruppen des progressiven Rock haben wir eben schon anklingen lassen, und hier ist ihr Mastermind Robert Fripp. Robert Fripp von King Crimson aus seinem grandiosen Soloalbum Exposure, hier mit Tony Levin am E-Bass und Narada Michael Walden am Schlagzeug in Breathless. Emeric Leroy, Rock Progressiv. Ein Zitat. Das erste Album von Gentle Giant erschien bereits im November 1970. Ihr außergewöhnliches Talent charakterisierte eine der herausragenden progressiven Bands, auch wenn der Durchbruch eine gute Weile auf sich warten ließ. 1972 machte das Sextett aus Portsmouth einige signifikante Fortschritte. Ihr viertes Album Octopus wurde als wichtiger und origineller Beitrag für eine Szene gewertet, auf der sie bis dahin eher eine Nebenrolle gespielt hatten. Und das nicht nur in Italien, dem europäischen gelobten Land des Prog Rock oder Progressive Rock, sondern auch und vor allem in den USA. Eine Gruppe aber erscheint neben Gentle Giant aus dieser Zeit emblematisch und zugleich als Vorläufer der Annäherung von Rock, Jazz und Klassik, nämlich Colosseum, mit ihrem zweiten Album im November 1969 beim Vertigo-Label veröffentlicht, nur wenige Tage nach dem Debütalbum von King Crimson. In ihrer Strömung flossen schon die Energie des Rock zusammen mit Jazz-Improvisationen und Blues-Feeling. Und hinzu kam ein Sinn fürs Grandiose sowie ein epischer, quasi sinfonischer Atem. Thank you. le début du rock progressif, c'est un petit peu difficile à établir parce que quelque part, le rock, avant qu'on commence vraiment à parler de rock progressif, il avait déjà des tendances progressives. Quand on écoute Revolver des Beatles, il y a déjà une. C'est encore du rock psychédélique, comme on appelle ça à l'époque. Die Anfänge des Prog-Rock sind etwas schwer zu definieren, sagt Émeric Leroy. Wenn man Revolver von den Beatles hört, gab es schon Tendenzen in diese Richtung. Man nannte das damals noch Psychedelic Rock, aber der Weg war schon klar geebnet in diese Richtung. Auch Frank Zappa hat im Grunde schon progressive Rockmusik gemacht, bevor man die Musik so genannt hat. Aber streng genommen hat man King Crimson mit ihrem ersten Album In the Court of the Crimson Kim als die erste progressive Band bezeichnet. Das war 1969. Es gab diese Sorgfalt in den komponierten Teilen bei ihnen und den orchestralen Klang mit dem Mellotron, dann die Virtuosität der Leute an den Instrumenten. Und wenn man das vergleicht mit damaligen Bands wie Moody Blues, das war nun sinfonischer Rock, aber als King Crimson diese Tendenzen hinzufügte, instrumentale Virtuosität, Jazz-Einfluss, Jazz-Rock, wie etwa bei dem Pianisten Keith Tippett oder bei Ian MacDonald, da war es fast schon free in 21st Century Schizoid Man. Nun, diese Melange markiert für mich den eigentlichen Beginn. Was das Ende des Prog-Rock betrifft, im Grunde hat es nie aufgehört. Es gibt heute eine ganze Menge auch völlig unbekannte Bands, die immer noch diesen Stil spielen. Aber man kann ein Verschwinden des Themas in den Medien Ende der 70er Jahre feststellen. Comment expliquer ça? Je pense que déjà à la base une mode était un peu passée. Wie soll man das erklären? Vielleicht war die Mode schon vorbei. Diese Art von Rockmusik war 69 bis 71 etwas völlig Neues. Aber später hat es nicht mehr diesen Stempel des Neuen. Es hat sicherlich auch ein gewisses Erschlaffen der Kreativität gegeben. Es gab weniger Neues, weniger Überraschungen und es gab neue Moden wie Punk und Disco Ende der 70er. Eine totale Gegenbewegung zum Prog-Rock. Im Falle von Disco eine reine Tanzmusik, fast könnte man sagen entkörperlich. Das heißt, man hörte Schallplatten, erlebte aber kaum noch Live-Musik. Qui était dans le cas du disco une musique qui se dansait et qui était presque désincarnée. On l'écoutait sur. Dann hat der Punk mit der Idee gearbeitet, dass man gar kein Instrument mehr richtig spielen muss, um Musik zu machen. Also gab es so eine große Rückkehr zur Basis von allem. Der Zeitgeist stimmt also nicht mehr mit dem überein, was der progressive Rock angesteuert hat. N'était vraiment plus le Zeitgeist, comme on dit. N'était plus vraiment très propice à aux qualités qui étaient mises en avant par le rock progressif. Cat food again! In the Wake of Poseidon von King Crimson. 40 Jahre alt ist diese Platte. Jetzt in diesem Monat ist sie neu erschienen in einer hervorragenden, von Robert Fripp betreuten Edition mit sehr humorvollen Begleittexten von ihm und einer hervorragenden Klangqualität, einem neuen Stereo-Mix. Cat Food war das. 1970. Cat Food war die Single aus dem King Crimson Album In the Wake of Poseidon, eine virulente und amüsante Attacke gegen die Supermärkte. Robert Fripp war dem Gastpianisten in diesem Song Keith Tippett ein Jahr vorher im Marquee Club begegnet. Die Wahl Keith Tippetts markierte einen Bruch mit der Besetzung für das erste King Crimson Album. Emmerich Leroy, Progressive Rock. Nicht zufällig drückt die Schule von Canterbury 1970 dem progressiven Rock ihren individuellen Stempel auf, besonders durch die fruchtbare Kompatibilität zwischen Popmusik und Jazz. Die Bands aus Canterbury gehen dieser Melange auf den Grund und verleihen ihr überzeugend Ausdruck, vor allem zwei Gruppen, Soft Machine und Caravan. Letztere bleiben in den ersten drei Jahren relativ stabil, unter anderem weil sie gemeinsam in der Provinz leben und sich kategorisch weigern, nach London überzusiedeln. In ihrem Repertoire koexistieren melodische und exzentrische Popsongs mit langen instrumentalen Jams. Ein prächtiger Ableger von Caravan mit Richard Sinclair wieder am Bass und am Gesangsmikrofon waren Hatfield and the North. Leroy schreibt, der Song Fitter Stoke Has a Bath von Schlagzeuger Pete Pyle aus dem Jahr 1975 ist eine drollige Demystifizierung des aufreibenden Lebens eines Rockstars der zweiten Kategorie. Aus dem zweiten und leider letzten Album von Hatfield and the North, mit kleinerem Budget produziert als das erste und mehr ihren damaligen Live-Konzerten angenähert. My life's a mess. You probably think it's groovy. Meeting people every day. See someplace abroad. And I admit that when the time is right, it can be quite a laugh. But you know that's not all. Eventually, I think that you will agree. I'm only putting lines out and shifting gears, missing gears disappears. As for you, I couldn't bear to think of it. They said you were Swedish. You asked me for a chocolate bar. Then you went and spot it all by you. What a pain, what a noise. You can imagine my delight was like some Akram magazine come to life. Thank you, ladies, you had us all. I hope you both enjoyed it. But just the same, I'm happy just to sit around at home. In the fire. Hatfield and the North, eine der großartigen Gruppen der Canterbury-Szene aus ihrem zweiten Album The Rotters Club, aufgenommen im Januar und Februar 1975. Wer jetzt von Ihnen, liebe Soundcheck-Hörer, noch seinen Computer anhat, der kann vielleicht mal eine Suchmaschine anwerfen und gibt einfach mal ein Calyx Canterbury, C-A-L-Y-X und dann Canterbury, und er wird sofort auf der Website von unserem hier vorgestellten Autor Emmerich Leroy landen und staunen können, welch eine unglaubliche Arbeit dieser Mann in all den Jahren, in 10 Jahren, seit diese Website existiert, geleistet hat. Er arbeitet an einem riesigen Buch über diese Musikszene in Canterbury, aber dazu später mehr. Oui, alors j'ai donc ce site internet sur la scène de Canterbury qui est devenu un petit peu ma spécialité à l'intérieur des musiques progressives. Je me suis un peu spécialisé là-dedans, donc j'ai fait pas mal de livrets, notamment pour des rééditions de Soft Machine, Matching Mole, National Health. Meine Website ist so ein bisschen meine Spezialität, befasst sich mit der Canterbury-Szene. Ich habe mich mehr oder weniger auf progressive Rockmusik spezialisiert und habe zahlreiche CD-Texte für das amerikanische Cuneiform-Label geschrieben, für die Wiederveröffentlichung der Aufnahmen von Soft Machine, Matching Mole, National Health und anderen Bands aus diesem Zirkel. Seit etwa 10 Jahren arbeite ich ohne große Unterstützung an einem riesigen Werk über diese Bands. Ich habe dafür ca. 100 Musiker aufgesucht und interviewt. Seit Jahren arbeite ich daran, mein Buch zu vermischen mit ihren Statements und Artikeln aus der Musikpresse. Viele dieser Artikel stammen aus englischen Zeitschriften und Zeitungen aus den USA, Deutschland und den Niederlanden. Es ist eine Riesenarbeit und ich glaube, dass ich circa 2/3 dieser Recherche abgeschlossen habe. Und da läuft uns natürlich ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn man schon die Namen Soft Machine, Caravan und so weiter hört. Und ich hoffe, dass Emmerich Leroy, der uns, glaube ich, jetzt auch übers Internet zuhört, dass er wirklich dieses Buch bald zu Ende bringen kann und herausbringt. Wir befassen uns heute mit seinem neuesten Buch Progressive Rock. Und hier geht es jetzt erstmal um Emerson, Lake und Palmer. Mir hat die 2-monatige Vorbereitung für diese Sendung ungeheuer Spaß gemacht. Ich fand es sehr aufregend, zum Teil 40 Jahre alte Rockmusik wiederzuhören. Ich habe jüngere und ältere Hörer gefragt nach den Bands. Und Leute, die so um die 30 und jünger sind, die können zum Beispiel mit Namen wie Emerson, Lake und Palmer kaum was anfangen. Deshalb vielleicht hier auch eine Gelegenheit, auf eine große Entdeckungsreise zu gehen. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of grey and torn, scattered in your fields. Letters of your memories November 1970, Take a Pebble aus dem ersten Album von Emerson, Lake und Palmer. Mit ihnen, so schreibt Leroy, wurde der progressive Rock 1970 zum kommerziellen Phänomen. Die autoproklamierte Inkarnation einer Zukunftsmusik, eine modernistische Synthese. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen, vor allem in den USA, wo ELP 1971 bis 72 mit riesigem Abstand die Botschafter des progressiven britischen Rock schlechthin wurden. Über 25 Millionen Alben verkaufte die Band während ihrer Existenz. Nach einem schwindelerregenden Absturz in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts gerieten sie allzu rasch fast in Vergessenheit. Nach nur 3 Monaten Proben entstand das erste Album und am 29.08.1970 gaben sie schon ihr Live-Debüt beim gigantischen Isle of Wight Festival vor 500.000 Zuschauer. Schon damals aber schieden sich die Geister der Kritiker an dieser Band. John Peel, um nur den bekanntesten zu zitieren, verachtete sie. Take a Pebble aus dem ersten Album stammte von Greg Lake, hätte allerdings wegen Keith Emersons subtiler Klavierbegleitung den Pianisten als Co-Autor verdient. Obwohl auch sie unter die Bands mit neoklassischen Tendenzen im progressiven Rock gezählt wurden, haben Curved Air nicht viel gemeinsam mit der damals ebenfalls erfolgreichen Gruppe Renaissance. Ihre Mitglieder sind jünger und besitzen noch keine nennenswerte Vergangenheit. Der Geiger Daryl Way und der Pianist bzw. Gitarrist Francis Monkman haben am Royal College of Music und an der Royal Academy of Music studiert, den beiden angesehensten Konservatorien Londons. Thank you. Gentle Giant erregten mit dem ersten Album noch kein großes Aufsehen und stießen auf relative Indifferenz der Kritiker. Anfangs konnten Gentle Giant nur auf ein paar treue Fans zählen, allen voran die BBC, die sie insgesamt 11-mal zu Sessions zwischen 1970 und 1975 einluden. Leider existieren kaum Mitschnitte davon. Im Juli 1971 brachten Gentle Giant ihr zweites Werk Acquiring the Taste heraus, konzipiert als künstlerisches Manifest und versehen mit dem Satz: Unser Ziel ist es, die Grenzen der zeitgenössischen Populärmusik zu erweitern, mit dem Risiko, unpopulär zu sein. Gentle Giant kultivierten darin ihre Andersartigkeit. Ätherische Songs, synthetische Polyphonie, Phantomstimmen, Arrangements für Streicher und Vibraphone, ausgedehnte perkussive Parts. Selbst ausgewiesene Rockpassagen enthalten nicht klassifizierbare Sequenzen. Aymeric Le Roy. Moi, dans mon exploration musicale, elle a vraiment commencé sérieusement quand j'ai découvert les musiques progressives. Mais à partir de Pink Floyd, Yes, King Crimson et tous ces groupes-là. Et puis au bout d'un moment, Meine Musikerforschung hat wirklich begonnen in dem Moment, als ich die progressive Rockmusik entdeckt habe. Das fing an mit Pink Floyd, Yes, King Crimson, all diesen Bands. Nach und nach wurde mir klar, dass mir die Canterbury-Szene am meisten zusagte, was auch mit dem Anteil an Improvisation, den komponierten Teilen und dem Jazzrock zu tun hat. Für mich schufen diese Musiker eine wunderschöne Balance zwischen der Freiheit und ihrem Wunsch, die Musik zu komponieren, eine strukturierte Musik zu machen. Das gefiel mir. Live kann diese Musik sehr überraschend sein, aber sie hat gleichzeitig eine sehr solide Basis. Es ist nicht bloß reine Improvisation. Mais en même temps, il y a une base très solide qui fait que c'est pas de la pure improvisation non plus. And bright, the nights are dark, the skies are dark and wide awake. As she acts out her past, the jungle days, when the night was her friend in many other different ways, she gave protection, gave detection by her prey. Thank you. she's eating black cat waves. Éric Leroy, L'Histoire du Rock Progressif, heute im Soundcheck des Deutschlandfunks. Die erste Stunde geht zu Ende mit Musik von Yes. Mit ihrem vierten Album und der Ankunft des Keyboarders Rick Wakeman gelingt es der Gruppe, lange Stücke mit einer echten strukturellen Integrität zu konzipieren, schreibt Leroy. So wie eine King Crimson-Ästhetik gab es ab dem Album Fragile auch eine Yes-Ästhetik des Prog-Rock. Eine kluge Verknüpfung musikalischer Blöcke, eine Mischung aus Inspiration, Savoir-faire, Anmut, glücklichen Zufällen und viel harter Arbeit, die die Idee von Songs wie In the Heart of the Sunrise, einem der absoluten Meisterstücke des Prog-Rock, unterstrich. Ein Streben nach Spiritualität aus der Erfahrung der Einsamkeit und der Entmenschlichung im modernen Großstadtleben. Das Album Fragile sprengt die formalen Konventionen des Pop und sichert sich alle Optionen in Bezug auf die gängigen Normen. Ein Song wie Roundabout scheint sich bis ins schier Unendliche in viele kleine Fragmente zu vervielfachen. Die Idee für den Text soll John Anderson, dem Sänger, bei einer Reise durch Schottland und dem Staunen über die Wunder der Natur gekommen sein. Nichts als ein Sandkorn zu sein angesichts dieser Millionen Jahre alten Berge, deren Gipfel sich im Himmel verlieren. Es geht weiter nach den Nachrichten.